sogenannten K-Gruppen. K-Gruppen kennen viele von den Jüngeren vielleicht nicht mehr oder nur noch aus der Erinnerung, aus Erzählungen. Ich bin auch einer von den Nachgeborenen, denen das nicht mehr so viel sagt. Ein Spruch ist mir irgendwann mal in Erinnerung geblieben, die KPD, die sollst du lieben. Eins gab es eine, heute gibt es sieben. Das trifft vielleicht so ein bisschen, was da passiert ist in der Bewegung ab 1970, nachdem sich der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, hieß er damals noch, aufgelöst hat. Und die 68er-Bewegung, die eigentlich eher eine 67er-Bewegung war, in verschiedene Flügel zusammengefallen ist, auseinandergefallen ist. Einer dieser Flügel war die ML-Bewegung, Marxismus-Leninismus, die aber in sich nochmal zersplittert war in verschiedene der sogenannten K-Gruppen, wobei K natürlich für Kommunismus stand. Die sind eher in schlechter Erinnerung geblieben, wenn man so das Alltagsstereotyp im Kopf hat, also dogmatisch, vielleicht sogar stalinistisch, sektierisch und ähnliches. Das ist vielleicht auch ein bisschen anders war, zeigen erst, eigentlich haben das erst in die wissenschaftliche oder etwas öffentlichere Diskussion eingeführt, einige neuere Veröffentlichungen, zum Beispiel dieses hier von Michael Steffen, Geschichten vom Trüffelschwein, bezieht sich auf den Kommunistischen Bund, der wie ein Trüffelschwein immer die Nase und den richtigen Riecher gehabt hatte für Themen, die anderen ML-Gruppen nicht so richtig mitgekriegt haben. Wie das einzuschätzen ist, ob das stimmt oder ob das eine Diskursblase ist, welche Rolle die K-Gruppen und der KB in den sozialen Bewegungen der 70er, 80er gespielt hat, das wird uns Michael halt als Referent erzählen. Die Struktur für heute ist erstmal eine Viertelstunde, werden wir so einen Film zeigen. Danach gibt es zwei Blöcke, in denen Michael jeweils was erzählt. Einmal über die 70er Jahre und einmal über die 80er Jahre. In den Blöcken könnt ihr ruhig schon Zwischenfragen stellen oder wenn euch ein Thema besonders interessiert, ruhig mal intervenieren und sagen, hier kannst du da mehr zu sagen, kannst du da mehr zu sagen. Wir haben auch so eine ganze Trickkiste von Bildern und Illustrationsmaterialien dazu. Und zwischen den zwei Blöcken wird es eine kurze Raucher- und Murmelrundenpause geben. Die Blöcke sollen ungefähr eine halbe Stunde dauern. Meine Hauptaufgabe ist da, den Zeitpolizisten zu spielen und das so ein bisschen einzuhalten. Nimmt es mir dann nicht übel, wenn ich vielleicht auch mal was abwürge. Hinterher gibt es dann aber auf jeden Fall auch noch eine Diskussionsrunde. Und vor allen Dingen nach Ende der Veranstaltung werden wir auch noch ein bisschen hier sein. Da kann man sich auch noch mal austauschen. Gut, einen technischen Hinweis noch. Wir haben hier so ein Mikrofon vorne angeschraubt. Das soll erstmal den Vortrag aufnehmen oder die zwei Vortragsblöcke. Wenn jemand nichts direkt dagegen hat oder ein Veto einlegt. Ziel ist aber erstmal, die Diskussion nicht mit aufzunehmen, damit auch alle frei nach Schnauze reden können, ohne Hemmungen. Ja, gut. Wenn es dann keine Anmerkungen dazu gibt, würde ich direkt weitergeben, bis du den Film anmachst. Oder willst du vorher zu dir noch was sagen? Das mache ich dann nach dem Film. Ich will mal so einleiten, ich habe letzten Samstag diesen Wilsberg-Krimi, die Bielefeld-Verschwörung gesehen und musste da zur Kenntnis nehmen, dass eine große Netzgemeinde der Meinung ist, Bielefeld existiert gar nicht. Das ist alles gefaked. Gleichwohl werde ich zumindest für heute bei der Legende bleiben, dass ich von 73 bis 95 in Bielefeld gelebt habe und politisch aktiv war. Davon in den 70er Jahren in der KB-Ortsgruppe Bielefeld aktiv war. Die Spielfläche war dann hinterher wesentlich größer. Einleiten möchte ich den Film mit einer Darstellung der heutigen Analyse und Kritik, also des Nachfolgeblatts, desselben Blatts, das damals Arbeiterkampf hieß. 40 Jahre AK aus deren Sicht. Und das schauen wir uns einfach mal an, damit wir den O-Ton der Leute haben. Den heutigen. Da. Also wenn du mich fragst, was für mich wichtig oder Höhepunkte waren, musst du berücksichtigen, ich war damals jünger als du jetzt heute, also Anfang 20, und hatte mit die Verantwortung für die Politik von mehreren tausend Leuten. Das ist gigantisch. Und das ist in allen Höhen und Tiefen eine Sache, die total dich mitnimmt. Ich bin auf irgendeiner Demonstration, ich glaube, es war eine Anti-Vietnam-Demonstration gewesen und es waren AK-Verkäufer da. Und ich habe dann interessiert mit denen geredet und die haben mich dann gefragt, ob ich mich nicht mal mit ihnen treffen möchte. Und das haben wir dann ganz konspirativ ausgemacht. Man wurde ausgesucht. Es gab lange Zeit, wurde nichts gewählt und später hat sich das geändert. Wir waren eine In-Group und wir haben Leute dazu gesucht. Das sind Leute gewesen, die sehr eng zusammen waren und die auch diese Verantwortlichkeiten da übernommen haben und die sogar eine sehr autoritäre Stellung in der Organisation wahrgenommen haben. Sie haben sich nicht wählen lassen. Darüber wurde überall gespottet. Sowas. Man wurde ausgesucht. Der AK war wie der Kommunistische Bund zunächst einmal ein ziemlich straightes Blatt, das wusste, wo es längst ging. In dieser ersten Phase hat er uns wenig interessiert, weil wir in einer ganz anderen Konstellation waren, in der autonomen Szene. Das hat sich dann aber geändert. Wir hatten eine sehr starke Antifa-Recherche-Vorsprung vor allen anderen. Das wurde eben, da wurde wirklich viel ausgegraben. Also da kommt, heute gibt es das ja immer noch, diese Antifa-Recherchetätigkeit, aber die kommt nicht anders an, was wir konnten. Die Zeitung hat für mich ganz viel darüber berichtet, was passiert, sowohl in meiner Stadt, also in Hamburg, aber auch also überregional. Und darüber hinaus natürlich auch ganz viel aus dem internationalistischen Bereich. Das fand ich total spannend, weil man da sonst solche Sachen überhaupt nicht gelesen hat. In der Tagespresse gab es sowas halt nicht. Internet sowieso nicht, insofern im Fernsehen auch nicht. Und das war schon eine Bereicherung. Und in dem Sinne waren wir, glaube ich, eine Ausnahme. Es gab nicht vergleichbare Zeitungen, wo du das drüber machen konntest. Später konntest du, als die Taz kam, da konnte man auch bestimmte Dinge drüber machen, okay? Aber sonst waren wir die Zeitung, die politisch was transportieren konnten. Damals ist es abgeholt worden und da die Zeitung ja über die ganze Bundesrepublik verteilt worden ist, hat es sozusagen staffelweise Fahrten gegeben. Also es sind Leute aus Frankfurt zum Beispiel gekommen, die haben dann unterwegs in Kassel halt gemacht und haben sich in Frankfurt dann meinetwegen mit den Kanaren und Nürnbergern oder Stuttgartern getroffen und dort, also die Stuttgarter sind dann nur bis Frankfurt gefahren und haben dann dort die Sachen auf irgendwelchen vereinbarten Parkplätzen, also nicht auf den Raststätten, sondern irgendwo konspirativ auf den Parkplätzen übergeben. Und so ist es dann überregional verteilt worden. Und sie hat ja im Höhepunkt eine Auflage von fast 30.000 gehabt. Einmal Faschismus, das war der Weg zur Befreiung ist steil und lang und auf ihm liegt Eis und Schnee. Doch vorwärts, Arbeiter, angepackt! Was wir gerne gemacht haben, war den Bezirk zu verkaufen, durch die normalen Kneipen zu gehen. Und das hat dann oft dazu geführt, dass wir nicht mehr nüchtern waren, als wir dann nach Hause kamen, weil uns die Leute in den Kneipen durchaus auch dann eingeladen haben und Schnäpse ausgegeben haben. Aber wir haben auch gut verkauft. Also wir haben wirklich viel Zeitung verkauft. Und es waren keine linken Kneipen, keine Szene-Kneipen. Es gab einfach eine große Bewegung, die also jetzt außerhalb von den Parteien war, die das interessiert hat. Der KB war in dem Sinne wie die anderen ursprünglich orientiert an der Arbeiterklasse. Und das, es gab ja damals Hoffnung, dass es da Aufschwünge geben würde. Es hat ja Ende der 60er Jahre wilde Streiks in Deutschland gegeben. Man hat gemeint, das könnte sich da was entwickeln. Aber es kam dann anders. Das heißt, die erste große Praxis des KB war dann die Anti-AKW-Bewegung. Da hat er sich auch schwer getan, der KB da überhaupt zuzufinden, weil man gemeint hat, dass es eventuell fortschrittsfeindlich, die Thesen der Ökologen, auch die Frage der Endlichkeit der Ressourcen überhaupt, was kann man davon übernehmen und was nicht. Da hat es lange Zögern gegeben. Aber wir waren dann auch wichtiges Mitglied in diesen ganzen militanten Aktionen, die es gegeben hat. Borgdorf um die anderen Geschichten. Also bis Kalka hat das ja vorgehalten. Da hat der KB eine große Rolle gespielt und wahrscheinlich mit den Autonomen zusammen die beherrschende Rolle. Und der AK hat ganz offensichtlich, also damals noch Arbeiterkampf, nach 1979 ja Analyse und Kritik, der hat diese Diskussion auch gefördert, der hat sie vorangetrieben. Insofern war der AK für uns ein total spannendes Blatt geworden, dass die Zeitung sich entwickelt hat von einem Organisationsorgan zu einem Organ, was sie auch geöffnet hat für andere Schreiber. Das hat sich erst später entwickelt, in der Phase, wo wir sozusagen, salopp gesagt, uns den Bewegungen zugewandt haben. Da wurde auch der AK mehr und mehr geöffnet. Auch damals haben die Leute genauso zeitnah geschrieben wie heute, das heißt immer zu spät. Und wenn dann die Artikel ganz spät geschrieben wurden, dann hat es solche Sachen gegeben, dass zum Beispiel die Genossen in Frankfurt zum Hauptbahnhof gefahren sind und den Artikel in Aufschlag in irgendein Abteil ins Gepäckfach gelegt haben, dann in Hamburg angerufen haben und gesagt haben, welcher Zug, welches Abteil und welcher Sitz, und wir dann in Hamburg zum Hauptbahnhof gefahren sind und den Artikel da rausgeholt haben. Das war dann der schnellste Weg. Haben auch alle die historische Fehler gemacht in dieser Zeit. Das heißt, wenn man darauf zurückblickt, muss man sagen, wir haben auch viel Mist gemacht. 1979 befanden wir uns alle in einer Umbruchssituation. Die K-Gruppen lösten sich auf. Die linksradikale Szene, die Sponti-Szene, war schon länger in einem Auflösungsprozess. Es begann die Gründung der linken Parteien, vor allem also der grünen alternativen Listen. Die erste Spaltung war die Spaltung mit der Gruppe Z, die dann in die grünen Tätigkeiten übergegangen sind, obwohl sie erstmal gesagt haben, der KB weicht auf gegenüber seinen ursprünglichen Kaderprinzipien. Und wir haben uns gefreut, dass es innerhalb des KB offensichtlich in der Auflösungsperiode zu einem Klärungsprozess gekommen war, der dazu geführt hat, dass der AK weitermachen konnte, und zwar als ziemlich unabhängiges linkes Blatt. Das ist völlig ungewöhnlich und das unterscheidet den KB und den AK ganz entschieden, beispielsweise von dem KBW oder von den ML-Gruppen, also von den Maoisten, die sich teilweise völlig abrupt aufgelöst haben, die ihre autoritären Strukturen ohne irgendwelche inneren Auseinandersetzungen einfach liquidiert haben und dann Facing Reality gemacht haben, also in die Grüne Partei, die ja da in der Gründung war, eingestiegen sind und ihre Existenz ja als Berufspolitiker neu gestartet haben. Sehr viel später hat es eine zweite Spaltung gegeben und die haben dann diese Zeitung Bahamas aufgemacht. Ursprünglich war es sogar, dass wir noch ein Jahr eine fraktionelle Zeitung dann hatten mit denen gemeinsam. Das hat aber natürlich, war nicht sehr erquicklich, weil der Streit war einfach, die Leute konnten sich nicht mehr vertragen. Sie lag im Infoladen herum und sie fiel mir auf, weil sie eine Zeitung war und keine Zeitschrift wie die anderen alle. Und dann habe ich sie einfach mal mir geschnappt und gelesen und fand sie irgendwie total schlau, also so mit 16. Also das war irgendwie so, die haben so richtig so geschrieben, wie ich mir das vorgestellt habe, wie so Linke so schreiben. Am intensivsten verfolgt habe ich sicherlich das AK-Lesen schon in der Zeit rund um den G8. Da würde ich auch sagen, war es so, ein ganz wichtiges Organ für die Leute, die aktiv waren, die mobilisiert haben oder die im Umfeld irgendwie eingebunden waren. Heiligendamm erscheint im Verhältnis zu der Geschichte von 40 Jahren AK fast ein bisschen neben sich, tatsächlich auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist es tatsächlich so, und das freut mich, und da sage ich herzlichen Glückwunsch zum AK und auch weiter so, und dass Heiligendamm einfach so stark auch in der Redaktion eine Aktivität wieder gespiegelt hat, dass das sicherlich deswegen auch ein wesentliches Ereignis war. Wir haben jetzt die Situation, dass weltweit die prekären, hochqualifizierten Schul- und Hochschulabgänger in die Erwerbslosigkeit stürzen. Das heißt, eine ganz neue Generation sehr junger Leute entdeckt, dass sie in diesem System nicht gewollt sind, dass dieses System nichts für sie bereit hat, und sie suchen nach Alternativen. Und sie stellen in einer unglaublichen Naivität die Machtfrage, denn wer sich vor eine Bank setzt, vor eine Zentralbank oder vor die Wall Street, der setzt sich in das Nervenzentrum des Kapitals und will es lahmlegen. Das Bewusstsein darüber, was dieser Prozess überhaupt bedeutet, ist natürlich überhaupt noch nicht vorhanden. Es ist eine sehr naive, eine sehr junge Bewegung. Und ich denke, wir Oldies haben da eine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, diesen Prozess zu unterstützen. Nicht indem wir schulmeisterlich nun unsere Analysen vorlegen, sondern indem wir klar machen, dass er eine globale Dimension hat und welche Möglichkeiten eines Umsturzes, einer wirklichen Aufhebung des kapitalistischen Weltsystems sich eröffnen. Bei sozialen Netzwerken merkt man das ja auch. Es ist eine Informationsflut total, sie ist relativ beliebig, und es fällt doch vielen schwer, sich da zurechtzufinden. Und das wäre hauptsächlich der Punkt, wo wir uns als Zeitung auch sehen, eben das vielleicht ein bisschen versuchen, bündeln zu können, da sozusagen unterstützend eingreifen will. Ja, ich möchte gerne, dass der AK zukunftsfähig ist, also dass es auch weiterhin gelesen wird. Das, denke ich, sind wir auch auf einem ganz guten Weg. Und dass jüngere Genossen das und Genossinnen das sozusagen übernehmen und so lange weitermachen, wie sie Lust haben. In diesem Sinn kann ich der AK-Redaktion, mit der ich ja auch durchaus immer wieder persönliche Kontakte habe, nur wünschen, weiterzukommen. Ich gratuliere zu den 40 Jahren und ich hoffe, dass ihr alles noch besser macht als bisher. Und genau, herzlichen Glückwunsch, AK. I want you to get up now. Ja, bumm, ein Ende mit Knall, das ist immer gut. Aber eigentlich sind wir noch ganz am Anfang. Nach diesem wunderbaren Intro-Film kommen wir jetzt zum eigentlichen Teil, nämlich ein Kader des KB erzählt. Genau. Vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor. Ja, genau. Ich heiße Michael Breitkopf. Wie lange ich in Bielefeld war, habe ich schon gesagt. Seit 96 bin ich in Berlin. Habe da viele andere Sachen gemacht, um die es heute so gar nicht gehen soll. Ich bin im Unterschied zu diesen Oldies, wie Karl-Heinz Roth das gerade formuliert hat, nicht missionarisch beseelt und habe Botschaften zu verbreiten oder zu vermitteln. Ich bin in den 70er und 80er Jahren und auch bis heute eigentlich ein klassischer Bewegungskader, ein klassischer Rödler an der Front, sage ich mal, des jeweiligen Geschehens. Ich gehöre nicht zu den Obermuftis und deswegen habe ich auch nichts über sag ich mal, politische Botschaften, Organisationsentwicklung etc. des KB zu verbraten. Da gibt es Berufenere. Sondern ich will einfach nur mal aus meinem Blickwinkel erzählen, was haben wir da so gemacht, wie haben wir das erlebt, warum haben wir das überhaupt gemacht, wie hat sich das entwickelt. Und ich war auch immer 5-6 Jahre jünger als die meisten Leute. Ich bin Baujahr 55, komme aus einem Arbeiterhaushalt. Wir haben lange in Frankfurt-Main gelebt. Meine Mutter hat verschiedene berufliche Arbeiten gemacht, als Schmuckverkäuferin, als Pfarrersekretärin und so weiter. Mein Vater ist Monteur gewesen im Kraftwerksbau und später Mess- und Regelmechaniker. Ich bin dann mit der Familie nach Niederbayern umgezogen. Da war ich 12 Jahre alt und dort habe ich dann zum ersten Mal sowas wie eine linke Bewegung mitbekommen, und zwar als Schülerbewegung, so wie es halt in der niederbayerischen Provinz angekommen ist. Und eigentlich waren wir ein weniger eine linke Bewegung, wir waren eigentlich eine Hippie-Bewegung. Und damit will ich eigentlich auf den Zeitgeist zu sprechen kommen, aus dem heraus man das alles eigentlich nur verstehen kann. Denn sonst ist es schlichtweg obskur, muss man sagen. In den 60er Jahren ist man mit ständigen Ordnungsrufen konfrontiert worden. Jeden Tag der Lehrer, der Herr Direktor, der Hausmeister, der Pfaffe, der Bulle, jeder meinte, einen ständig irgendwie zur Ordnung rufen zu müssen. Und davon hatte einfach eine ganze Jugendgeneration schlichtweg die Schnauze voll. Der hatte einfach den Kaffee auf. Und als dann aus dem Ausland, aus den USA, aus Frankreich, dann so die Hippie-Bewegung, dann 68, Frankreich, Studentenbewegung, als das dann nach Deutschland gekommen ist, dann haben wir uns die amerikanischen Armeeklamotten angezogen, haben uns die Haare lang wachsen lassen und haben einen auf Probo gemacht. Das war der Zeitgeist, sage ich mal. Und wie sich das dann in die verschiedenen, sag ich mal, Teilströmungen zerlegt hat, darunter dann die ML-Bewegung, das ist schlichtweg eigentlich nur eine Folge, die man auf dem Hintergrund sehen muss. Es hat sich dann einfach ausdifferenziert. Aber das war die gemeinsame Klammer. Wir waren in dem Sinne nicht eine anti-autoritäre Bewegung, wie das so heißt, sondern wir waren eine verarschte Generation, die das gemerkt hat, als erste nach dem Zweiten Weltkrieg gemerkt hat und gesagt hat, euch zeigen wir mal, was eine Hake ist. Wir lassen uns das so nicht bieten. Und dann haben wir losgelegt. So, damit bin ich schon beim ML-Sektenwesen. Da will ich nur mal kurz aus dem Buch von Steffen, der so schön zusammengefasst hat, was vortragen. Die K-Gruppen haben sich, da muss man sagen, es gab ja das KPD-Verbot, Verfassungsgericht 1956. Die haben sich Ende der 60er Jahre, DKB glaube ich war das erste, dann Anfang der 70er Jahre gegründet. Ich lese das mal kurz vor, wie Steffen das zusammenfasst. Ende 71 gründete sich in Hamburg der Kommunistische Bund KB, das waren wir. Im August 72 der Württembergische Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands, KABD, das ist die heutige MLPD. Im Mai 73 in Regensburg der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD. Den gab es aber schon vorher, das ist eben Bayern, daher kenne ich ihn. Und schließlich im Juni 1973 der Kommunistische Bund Westdeutschlands, KBW. Hier fehlt in der Aufzählung die KPDML, die meiner Erinnerung nach 1969 entstanden ist. Also Kommunistische KPD, Kommunistische Partei Deutschlands, Marxisten, Leninisten. Genau. Und die KPD heißt auch nicht KPD, sondern die heißt KPD-Aufbauorganisation. Gut. Im Unterschied zu den anderen K-Gruppen waren wir bei denen als Spontis, also wir KB als Spontis verschrien. Wir hatten nicht so dieses klassische ML-mäßig dogmatische drauf. Wir sind Pragmatiker, aber damit ihr mal seht, wie dieses Dogmatische sich anhörte, nämlich wieder aus dem Buch von Steffen ein Beispiel, und zwar am Beispiel des KBWs, da zitiert er einen kleinen Abschnitt aus der Kommunistischen Volkszeitung, dem Blättchen des KBW, am Beispiel der nationalen Frage. Moment, wo habe ich es hier? Hinsichtlich der nationalen Frage vertrat er, der KBW, die Auffassung. Jetzt kommt das Zitat, damit ihr einfach den Duktus dieser Blättchen mal kennenlernt. Das westdeutsche Proletariat muss die westdeutsche Bourgeoisie schlagen und Westdeutschland aus dem System des Imperialismus herausbrechen, ehe es die Frage der Wiedervereinigung auf die Tagesordnung setzen kann. Die Kommunisten treten allen Versuchen entgegen, das westdeutsche Proletariat unter der Fahne der Wiedervereinigung der Nationen für eine imperialistische Politik gegenüber der DDR zu gewinnen. Also dieser hirnverbrannte phrasologische Duktus hat im Grunde alle Blätter geprägt, also Roter Morgen, KBTML, Kommunistische Volkszeitung, Rote Fahne, KPD. Und davon hat sich der Arbeiterkampf einfach massiv abgehoben, auch schon in der ersten Hälfte der 70er Jahre. Wir waren einfach pragmatischer. Wir waren zwar rotzfrech, wir waren auch aggressiv, aber wir hatten nicht diesen ZK-Stammelton drauf, der einem hier rein, da raus und hoffentlich nie wieder hören. So, und das hat die Zeitung in den Anfang der 70er Jahre schon interessant gemacht. Wir haben dann mit dem Mittel der, halt, da fällt mir ja noch was, der Mittel der internationalistischen Kampagnen versucht, das Thema Weltrevolution an praktischen Beispielen aus dem Trikont zu thematisieren. Das fasst Steffen wieder schön zusammen. Die Bezugspunkte der Solidaritätsarbeit waren ein bisschen konjunkturabhängig, sagt er, und dann zählt er auf. Algerien 57, das war natürlich weit vorher, Vietnam ab 65, Persien, Iran 67, 78, Palästina ab 67, Chile, also der Putsch ab 73, Portugal, Angola und Mosambik ab 74, Nicaragua ab 78, El Salvador ab 1980, Südafrika ab 1985. Was übersehen wird in dieser Aufzählung, insbesondere im Gefolge der portugiesischen sogenannten Nelkenrevolution 74, hat sich, was für uns eine ganz interessante Sache war, dass ein reaktionär diktatorisches Militär einen demokratischen Putsch oder wie man das nennen soll, überhaupt machen konnte, konnten wir uns bis dahin überhaupt nicht vorstellen. In diesem Zusammenhang haben sich eben auch verschiedene portugiesische Kolonien, also eben Mosambik und so weiter, aus dem Griff des Kolonialismus zu befreien versucht. Da gab es die entsprechenden Befreiungskämpfe und deren Bewegung, die dann in den Metropolen versucht haben, Solidarität und Unterstützung zu finden und auch offizielle Anerkennung zu finden. Ich sage mal ein Beispiel der PLO. Die PLO habe ich noch, den Herrn Frangi, kennengelernt. Da war das einfach ein Büro in Bonn. Das war nicht akkreditiert, das war gar nicht. Das war praktisch eine Vertretung in Deutschland als Ansprechpartner. Erst später ist so ein Büro dann überhaupt auch diskussionswürdig für die Journalisten und für das Establishment geworden. So, der KB hat versucht, da mit internationalistischen Kampagnen reinzuwirken. Und da rufe ich mal ein Beispiel auf. Und zwar diese Veranstaltung. Da habt ihr vorhin diesen gemischten Chor der Internationale. Das ist diese Veranstaltung. Das war in den Hamburger Messehallen. Die war proppenvoll. Das waren 8000 Leute. Da sind Vertreter der diversen Befreiungsbewegungen da gewesen mit ihren Kulturgruppen. Und haben dann eben da ihre Implikationen vorgetragen und hat Spenden gesammelt und so weiter. Und die sind dann von Ortsgruppe zu Ortsgruppe durchgereicht worden. Und wir haben dann in den verschiedenen Orten mit diesen authentischen Stimmen, sage ich jetzt mal, meistens an den Hochschulen, in Bielefeld haben wir das an der Uni gemacht, in einem Fachschaftsraum. Bei uns war zum Beispiel die ZANU da. Zimbabwe, Rhodesien damals erstmal noch. Und da waren dann aber 400, 500 Leute. Der Fachkraftraum, der war proppenvoll. Das war richtig interessant. Das hat die Leute wirklich angesprochen. Und darüber haben wir natürlich nicht nur internationale Solidarität betrieben und verfolgt, sondern wir haben damit auch Organisationsaufbau betrieben. Das heißt, wir haben, ja, das ist so, bitte. Also wir haben natürlich in diesem Zusammenhang versucht, auch andere Leute anzusprechen und eben den KB zu entwickeln. In Bielefeld, um das nur mal zu veranschaulichen, wie kann man sich so eine Ortsgruppe vorstellen? Das war in anderen Städten außerhalb Hamburgs, muss man sagen, nicht anders. Das waren, als ich dazu gestoßen bin, zunächst mal vier Leute. Zwei Studenten und zwei Proleten. Der eine ich, der andere Georg, das war ein Drucker. Und damit war natürlich klar, der war genauso jung wie ich, die Studenten waren älter, die hatten es sozusagen im Köpfchen, wir waren ja die blutigen Anfänger, wir haben dann die Organisationsarbeit gemacht und haben dann die beiden anderen unterstützt. Aber innerhalb von 2 Jahren sind durch solche Veranstaltungen und weitere Aktivitäten, die ich gleich darstelle, ist die KB-Gruppe auf 12 Leute angewachsen. Und in der Spitze waren wir dann, je nachdem, was man dazu rechnen will, 18, 20 Leute. Sowas wäre zum Beispiel bei den anderen ML-Gruppen auch unmöglich gewesen. Da gab es nämlich Aufnahmeprozederes, formelle Mitgliedschaft, vorher Kandidatenbewährung, damit man überhaupt Mitglied werden will. All das gab es im KB nicht. Du musstest keine ML-Schulung machen. Also die Leute, die uns angeleitet haben, die haben am Anfang noch angefangen, uns mit Lenin, Staat und Revolution zu traktieren. Das war innerhalb von einem Jahr schon erledigt, weil wir hatten zu sowas gar keine Zeit mehr, weil wir in der Bewegung aktiv waren und alle Hände voll zu tun hatten, sozusagen. Das hat eben auch den Aufwuchs des KB ermöglicht. Aus allen möglichen Spektren, Bewegungsspektren, sind immer wieder Leute zu uns gestoßen, die dann in diesen Spektren aber eben auch weitergearbeitet haben. Die kamen daher, die blieben da auch drin. Und so hat sich ein gewisser Einfluss ergeben. Ja, was hat man ansonsten konkret gemacht, nur um das mal ganz kurz und dann noch abschließend zu behandeln. Man hat AK-Lesekreise gegründet, man hat vor allen Dingen den AK verkauft. Einmal natürlich an der Uni, dann in den Kneipen verkauft, das hat Gabi ja schon angesprochen. Vor allen Dingen aber auch in Bielefeld gibt es eine kleine Fußgängerzone, wo in der Mitte eine Kreuzung ist. Also die Fußgängerzone müsst ihr euch als Kreuz vorstellen, und in der Mitte sind 3 Kaufhäuser, Horten, Karstadt und Quelle, das sogenannte Bermuda-Dreieck in Bielefelder Volksmund. So, da haben wir uns, das hätten die anderen K-Gruppen nie gemacht, haben uns mitten ins Bermuda-Dreieck gestellt und haben dann AK verkauft, sind natürlich entsprechend beschimpft worden von geht noch nach drüben, über geht doch mal arbeiten, schneidet die Haare ab, Arbeitslager, wäre auch nicht schlecht. So, und wir hatten dann den Trick drauf, gerade diese Stümper, die einen da anmachten, wir waren rhetorisch natürlich besser, zu benutzen, um einen Auflauf zu produzieren. Und die Leute sind immer dankbar, wenn was passiert. Also hattest du dann einen Riesenkreis von Leuten um mich rum, hattest einen totalen Spinner, der da als Antikommunist sich auch noch zur Packnase gemacht hat, und konntest dann wunderbar deinen Arbeiterkampf verkaufen, die Artikel, und warum ist doch so, und hast das überhaupt schon mal angeguckt. So, also es war richtig sehr erfolgreich. Unsere Studenten hatten die Härte allerdings nicht, sich so anpinkeln zu lassen. Dafür sind die Hamburger Kader da gewesen, die auch, das war der Chemiebereich, der uns angeleitet hat, sind jeden Samstag nach Bielefeld in die Fußgängerzone gefahren und verkauft, na, und Leute wie ich. Ja, so muss man sich das Organisationsleben vorstellen, jenseits der praktischen Kampagnenorganisation. So, das ist der eine Teil. Jetzt will ich mal auf die Repressionsgeschichte zu sprechen kommen. Dann anders kann man sich das auch nicht erklären. Bekanntlich gab es ja 68 die Notstandsgesetze, die durch eine Verfassungsänderung mit großer Koalition ermöglicht worden sind. Es gab den Bundesgrenzschutz und die ganze Militarisierungsarie um den Bundesgrenzschutz herum. Es gab starke revanchistische Kräfte, die so aus dem Landsmannschaften- und vierten Parteispektrum CSU sich rekrutiert haben, Aktion Widerstand gegen die neuen Ostverträge etc. Und für uns war das ein enormes Bedrohungspotenzial. Das waren ja gerade die Altscheißer, gegen die wir uns zur Wehr setzen wollten und die die Studentenbewegung quasi ausmerzen wollten, weil sie sozusagen um die Kultur des Abendlands gefürchtet hatten. So, und dann kam deutete sich die sozialliberale Koalition an, mit der wir zunächst Brand Demokratiewagen, große auch wir haben große Hoffnung damit verbunden, wenn wir auch nicht ganz so illusionär rangegangen sind an das Theater. Und was kommt dann als erstes? Schon im Dezember 1972 Hamburger Erlass Berufsverbote. Dann bringen die einen Musterentwurf für ein einheitliches Polizeigesetz in Marsch, nachdem also die Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizei aufgehoben werden soll, die ganze EDV-Schiene angeschoben werden soll, der präventive Staatsschutz in den Vordergrund gekehrt wurde, das gab es ja vorher auch nicht. Und das heißt, die sozialliberale Koalition hat sich für uns empirisch, und zwar direkt spürbar, persönlich spürbar, sofort als ein gegen diese aufmüpfige Studentenbewegung gerichtetes, repressives Steuerungssystem erwiesen, gegen das man sich schlichtweg zur Wehr setzen musste. Ich rufe mal eine Tabelle auf, damit man das mal so ein bisschen sehen kann. Bullenaufwuchs, da ist er. So, das ist eine Tabelle, die aus der ganz vorzüglichen Arbeit, das sind die Zilib-Leute von der FU, die es seit 76 gibt und bis heute, Standardwerk. Da sieht man einfach mal, wo es den Aufwuchs in der Polizei gab und welche Quantität der eingenommen hat. Ihr könnt daran ganz grob sehen, dass sich bei den normalen Flächenbullen, sage ich mal, so viel gar nicht getan hat. Das ist die Spalte Vollbeschäftigte Bund. Gab es auch einen Aufwuchs, auch einen spürbaren. Aber wenn man 1970 als Index 100 ansieht, und dann seht ihr, dass in den 70er Jahren da nur 4% dazugekommen sind. Und das ist, dürften Kripo-Bereiche und sowas gewesen sein. Den eigentlichen Aufwuchs, den gab es beim BGS, den gab es beim BKA und den gab es beim Verfassungsschutz. So, und das sind die Kohorten, mit denen wir auch real in der Bewegungsarbeit konfrontiert worden sind. Also erstmal in der Aufklärung oder ihren Aufklärungsversuchen und dann schlichtweg im Kampf. Das müssen wir einfach mal so sehen. So, und diese Bedrohung, die wir haben das ja gewusst, wir haben das ja gesehen, da hat der KB auch ein Spezifikum gehabt, das ihn von anderen Truppenteilen unterschieden hat, die sogenannte Faschisierungsthese. Und zwar ist der KB davon ausgegangen, und zwar ab 72, gegen die schrittweise Faschisierung von Staat und Gesellschaft, hieß die Parole, dass es hier eine Restauration eines faschistischen Herrschaftssystems gäbe, dass die sozusagen diese Gegenbewegung, die wir selber mit darstellten als Teil Arbeiterbewegung, Wohngemeinschaften, Kommunaden und hast du nicht gesehen, dass die metzeln wollen und quasi im Begriff sind, ein faschistisches System wieder herzurichten. Dann kam ja Helmut Schmidt und sein Modell Deutschland. Modell Deutschland sollte ja auch die Welt genesen, zumindest die europäische. Dann haben wir so eine Broschüre rausgegeben. SPD, das kleinere Übel, hieß die. Wo finde ich die? Bei Anti-Red, glaube ich. Da ist sie. So, wo wir diese Metamorphose mal versucht haben, grafisch abzubilden. Zu dem Zeitpunkt konnten wir aber nie wissen, dass zwei Jahre später tatsächlich Strauß als Kanzlerkandidat der Union antritt. So, was ich damit sagen will, ist, dass dieser Polizeistaat, der in den 70er Jahren herausgebildet wurde, und zwar uns gegenüber offensiv spürbar herausgebildet wurde, der war unser Gegner und wir hatten wirklich eine Naherwartung. Lange hält das hier nicht mehr, das Demokratie, also jedenfalls, ich war aber damals eben Trottel und blutiger Anfänger, aber ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der jetzt gedacht hat, die machen hier bald den Cut und dann reißen sie uns in den Arsch auf, dann sitzen wir wie am KZ. So, und mit diesem Gefühl des Alles oder Nichts, jedes Mal geht es um alles. Und ich zum Beispiel habe gedacht, mein 35. Lebensjahr werde ich nicht mehr erleben. Ja, ehrlich, so habe ich gelebt. Und da bin ich nicht der Einzige. Nur dann hat man diese Unerbittlichkeit, so auf die Kacke zu hauen und auch alles zu riskieren, wie es dann hinterher, insbesondere in der AKW-Bewegung, ja auch unsererseits, nicht nur unsererseits, versucht wurde. So, damit will ich auch gleich mal zur Anti-AKW-Bewegung übergehen. So, die hat sich ja als sich formierende Bewegung im Grunde so 76 erst herausgebildet. Der erste führende Kampf war die Besetzung von Bühl, also überhaupt der Kampf um Bühl. Und die Besetzung des Bauplatzes, wo dann die ganzen... Kannst du vielleicht mal erklären, was Wühl ist? Ich glaub, das wissen wir. Wühl ist ganz unten an der Schweizer Grenze. Da wurde ein Atomkraftwerk gebaut Und die dortigen Bauern, also waren eine ländliche Umgebung, eine agrarische Wirtschaft, die haben gesagt, wir lassen uns doch von euch ja nicht unser Land kaputt machen. Und die haben sind als Erste dagegen aufgestanden und waren dankbar für jede Unterstützung, die sie kriegen konnten. Die Unterstützung ist dann hauptsächlich aus Bayern, Baden-Württemberg gekommen, aber auch aus dem Norden, weil es halt ein bisschen weiter weg gewesen. Ja, und dieser Bauplatz, der besetzt wurde, ist dann polizeilich geräumt worden. Gibt es wie von den anderen Aktionen auch wunderbare alte Filme, die man mal anschauen sollte. Da sind die Omas wirklich vom Bauplatz geprügelt worden, also richtig fett. So, das war das Erste. Das Zweite war dann Brockdorf, Ende 76 war Brockdorf 1, ich glaube Oktober, November, irgendwie was, da war ich nicht dabei. Und dann wurde gleich nachgelegt, Anfang 77, da gab es dann die ersten mehr oder weniger klaren Scharmützel am Bauzaun. Das ist aber noch im Bauzaun Marke nix war sozusagen. Das war lächerlich eigentlich, wenn man das mit den heutigen oder den danach aufkommenden Bauzäunen vergleicht. Im Wesentlichen haben die das einfach mit Bereitschaftspolizeikräften und Wasserwerfern in den Griff gekriegt. Außerdem gab es nicht so einen Angriffswillen in Brockdorf wie dann bei der folgenden Aktion. Das ist Grohne, das war glaube ich im März 77. Rufen wir das mal auf. So, da habe ich nur mal so ein Foto rausgeholt, damit man sich das mal anschaulich machen kann. In Grohne, und Bielefeld ist ja direkt in der Nähe von Hameln, Grohne ist bei Hameln, war im Grunde die Angriffszentrale, so equipmenttechnischer Art. Es ist alles über das Arbeiterjugendzentrum gelaufen, wo die AKW-Gegner ihre Pläne gemacht haben. Und da gab es auch eine Metallwerkstatt, da wurde echt kräftig geschmiedet und geschweißt und hast du nicht gesehen. Und bei Grohne war zum ersten Mal der Wille da, das Ding machen wir platt. Jetzt reicht's, wir machen es platt, wir greifen es an. Das ist auch gemacht worden mit dem Effekt, dass man den deutlich massiveren Bauzaun als Brockdorf auf, glaube ich, 10, 15 Meter aufreißen konnte. Dass die Bullen, die dahinter standen, zum Ausfall benutzt haben und uns komplett aufgerieben haben. Ja, das ist eine traumatische Nummer gewesen. Das war eine Aktion, die hat 800 Schwerverletzte gehabt und mehrere tausend Leichtverletzte. Und wir und die Anarcho-Spontis sind dran schuld gewesen, dass wir die Nummer so angelegt haben. Das hat bei uns echt gesessen. Der Blutzoll war einfach zu hoch. Das ganze Ding war von Hybris geprägt. Auf die Art und Weise ein Kraftwerk verhindern zu wollen, ist einfach albern, ist einfach Größenwahn gewesen. Allerdings stehe ich da insofern immer noch dahinter. Über solche Aktionen ist überhaupt dieses Thema AKW-Politik in Deutschland massiv öffentlich thematisiert worden. Ohne diese Aktionen hätte es letzten Endes den Aufwuchs der AKW-Bewegung so nie geben können. Das nächste ist dann im Herbst 77 Kalka. So, das war ein Albtraum, noch schlimmer. Kalka, ich will jetzt gar nicht auf die, wird verboten und machen wir trotzdem Sachen zurückkommen. Kalka hat der Polizeistadt mal gezeigt, was er auf der Pfanne hat. Ich sage das mal Bielefeld, aber es war bei allen so. Wir sind direkt vor dem Polizeipräsidium in Bielefeld, es war damals noch August Bebel, ist ein großer Parkplatz, halb Busbahnhof, das ist der Kesselbrink. Und die AKW-Gegner haben sich direkt vom Polizeipräsidium getroffen und haben dann die Busse besetzt und wollten dann nach Kalka. Wir kamen keinen Meter weit, sind wir eingekesselt worden und dann wurde erstmal alles massiv gefilzt. Da wurden nicht nur Helme und ähnliches beschlagnahmt, sondern auch die Cola-Flaschen und einfach alles. So, und dann ging ein Spießrutenlauf bis Kalka vor sich. Kalka ist von Bielefeld aus gesehen gar nicht so weit weg. Wir sind bis dahin neunmal angehalten und bestimmt viermal nochmal die Busse durchsucht worden, weil die so eine Zeitverzögerungstaktik gefahren haben, dass möglichst wenig Leute überhaupt ankommen. Und sowas eben von jeder Stadt aus. Da waren massiv Bullen im Einsatz. Du hast dir echt vorgestellt, das ist wie eine Reise zum Mars gewesen, diese ganze Sache. Und die hat dann so gesessen, also auch bei der Bewegung so gesessen, dass klar war, okay, die militanten Angriffe ziehen mich, sowas wie Kalka, das kann der Polizeistaat mühelos ausbremsen. Und daraus und auch aus weiteren Dingen sind dann die Ansätze, wir tun uns zusammen, wir gehen den parlamentarischen Weg, sprich der alternativen Wahlbewegung geworden. Alternative Wahlbewegung ist ja nichts anderes, als dass sich, wieder Beispiel Bielefeld, Frauenbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Antifa-Leute, die Internationalismus-Leute, das heutige Dritte Welthaus, die sozialpolitischen Initiativen, damals Bielefelder Selbsthilfe, die haben wir alle zusammengeschmissen und haben gesagt, so, wir gehen jetzt mal rein in die Hütte, ins Rathaus und dann gucken wir mal, was wir von da aus ausrichten können. Das war sozusagen der Versuch, das alles ein bisschen zu sammeln und mit anderen politischen Werkzeugen das Ding aufzumischen. Was ich auch zeigen muss, weil das dann in den 80er Jahren nachher nochmal vorkommt, eine der wesentlichsten Publikationen in dem Bereich war diese Broschüre, Warum kämpfen wir gegen Atomkraftwerke? Und zwar hat der KB die Position entwickelt, die ich auch für richtig hielt, dass dieses ganze AKW-Programm nur verständlich ist auf dem Hintergrund, dass der BND-Imperialismus, wie wir das genannt haben, wieder Zugriff zu Atomwaffen gewinnen möchte. Insbesondere, ich sage mal Stichwort Plutoniumwirtschaft, nicht mal die ganz normalen AKWs, aber sowas wie schneller Brüter in Kalka, Plutonium, dann Hochtemperaturreaktor Hamm-Üntrop, dieser Kugelkraftreaktor, Nukem Alchem, das kommt später in den 80er Jahren nochmal, und natürlich Wiederaufbereitungsanlagen. Das brauchst du nicht, um ein normales Atomkraftwerk zu betreiben. Das war der eine Strang. Und der andere Strang war, über diese Strauß-Connections ist in Zaire bei Mobutu ein Riesenterritorium damals angekauft, gemietet worden, auf dem Versuche unternommen wurden, Lenkwaffen herzustellen. Das Ganze ist unter dem Kürzel OTRAC in die Berichterstattung eingegangen. Das heißt, du hattest auf der einen Seite die Plutoniumwirtschaft, so meinten wir zumindest, um die Sprengköpfe herzustellen, und du hattest auf der anderen Seite die Versuche, von hinten durch die Brust ins Auge Lenkwaffen herzustellen. Und daraus haben wir eine militärpolitische Bedrohung konstruiert, gesehen. Muss jedem überlassen bleiben, wie man es beurteilt. Wir haben es jedenfalls so wahrgenommen, und auch später in den 80er Jahren haben die Autonomen das so gesehen. So, abschließend zu dem Blog, was bin ich in der Zeit? Ist okay. Ja, wenn du jetzt abschließt, dann bist du genau in der Zeit. Ich gehe jetzt nur noch ganz kurz auf die Antifa-Nummer ein. Und zwar am Beispiel dieser Broschüre hier. So, wir hatten in Bielefeld einen antifaschistischen Arbeitskreis gegründet, der sich in der Diakonenanstalt Nazareth, wo ich übrigens selber in der Ausbildung war, ich war in der Diakonenausbildung in Bielefeld, die ich als schwarzes Schaf nicht abschließen konnte, leider. Rotes Schaf. So, da hat er sich getroffen, Bielefeld und Bethel, bekennende Kirche, da ging das, auch im Brüderhaus. Wir haben eine Zeitung rausgegeben und so weiter. So, und solche Arbeitskreise hat es in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen gegeben. Und zwar dank dieser Truppe. Das war eine NPD-JN-Schlägertruppe. Das war mit starken Überschneidungen ins NSDAP-PAO-Spektrum, muss man sagen. Die überall als Krawallmacher aufgetreten sind mit ihren Kundgebungen. In allen Städten. Aktionsraum war Nordhessen, Südniedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Zentrum war Kamen, Bergkamen genauer gesagt, Gut Barenbräuker, bei Dortmund, sage ich jetzt mal. So, deswegen haben sich da überall Antifa-Arbeitskreise gegründet. Und wir haben dann eine Landeskonferenz der Antifa-Arbeitskreise gegründet, wo in der Spitze 17 Antifa-Arbeitskreise in Nordrhein-Westfalen mitgemacht haben. Und diese Broschüre wiederum ist vom KB, genauer gesagt der Antifa-Kommission NRW des KB. Wir haben diese Aktionen, die man sich so vorstellen muss, wir hatten immer den Ehrgeiz, jedes Mal die Nazis platt zu machen. Also wir sind wirklich da hinmarschiert, um die Stände abzuräumen, die Lautsprecheranlage fertig zu machen und so weiter. So, und dabei haben unsere Ermittler die Nazis fotografiert und die Papo und tralala. So, und daraus ist eben diese Broschüre entstanden, die, Moment, wo ist sie? Die wir analog der RAF-Fahndung auch so aufgezogen haben. Also nicht nur Hintergründe, sondern da werden wirklich die Leute mit hier als Schläger aufgetreten, dort vor Gericht und davor bestraft und den Beruf mit Foto, mit allem drum und dran vorgestellt. Und dazu haben wir dann auch noch ein A0, DIN A0-Plakat rausgegeben, wo die alle drauf waren. Also wir haben selber ein Verhandlungsplakat rausgegeben. Und ich war damals der Presseverantwortliche für die Publikation. Die Webseite ist vielleicht auch interessant, kommt einigen bekannt vor. Ne? Ja, das ist unser Symbol gewesen, selbstverständlich, für alle Arbeitskreise. Nicht nur KB, für alle Antifa-Arbeitskreise. Also eigentlich kommt es aus dem Jahr 1932. Stimmt. Ist eine neue Auflage. Okay. Ja, und Presseverantwortliche sind Verheizmaterial, sage ich mal. Die KB-Antifa-Kommission hat ganz geheim und clandestin, und wir haben ja auch untereinander immer alles abgeschottet. Nur die Trottel wie ich, die konnten verheizt werden, auf die kann man ja verzichten, wenn es dann um den Untergrundkampf geht. Ja, so ungefähr darf man sich das vorstellen, und ich würde sagen, damit machen wir unsere erste Raucherpause. Ja, genau. Also ich würde vorschlagen, dass wir auch eine Raucherpause draus machen, das heißt so 5 Minuten oder so. Ja. Und dann geht's weiter. Ja, autonome 5 Minuten, aber mehr nicht. Okay, erstmal danke. Und dann sind wir vor. Jetzt ist 2040, Viertel der